Geht das ja? Ja, ich möchte mich endgültig klären und mich zur Diskussion stellen. Ja, die Grundherrschaft des Mittelalters aus begriffsgeschichtlicher Perspektive von Neuem besichtigt und gedacht, in welche Neu- und neuester Forschung gemessen und gewogen, das ist das Thema meines Vortrages. Herr Dinscher hat mich dazu ermuntert, seinem Einfallsreichtum zu danken, auch die Formulierung des Themas. Grundherrschaft ist ein Leitbegriff deutscher Mittelalterforschung, soweit sie sich mit Herrschafts- und Wirtschafts- und Sozialverhältnissen auf dem Land befasst. Die Karriere dieses Begriffes beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie dauert bis zur Gegenwart an, diese Tagung beweist es. Von Grundherrschaft zu sprechen beruht auf fachwissenschaftlicher Konvention, die sich, so kann man den Eindruck gewinnen, von selber versteht und deshalb keiner weiteren Begründungen bedarf. Dennoch ist und bleibt der Begriff Grundherrschaft ein nachgerade klassisches Beispiel für Grundsatzfragen geschichtswissenschaftlicher Hermeneutik. Zu erinnern und festzuhalten ist dies. Der Begriff Grundherrschaft, so wie ihn Medievalisten von heute verwenden, ist in den Quellen, aus denen eben diese Medievalisten ihr Wissen über das schöpfen, was sie als Grundherrschaft bezeichnen, nicht anzutreffen. Es stellt sich deshalb die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Sprache, der Quellen und der Terminologie der Fachwissenschaft. Historiker haben sich jedoch Rechenschaft zu geben, ob ihre Begrifflichkeit, konkret der Gebrauch des Begriffes Grundherrschaft, eine sachlich begründete Konvention darstellt oder auf traditioneller Vereinbarung beruht, die mehr entstellt und verzeichnet als einen historisch komplexen Sachverhalt sachlich angemessen auf den Begriff bringt. Nun aber zum eigentlichen Thema, zum Stichwort Revisity. Ich gehöre nicht zur hochkarätigen Equipe der Urbanforscher und Grundherrschaftsexperten, die mit hartnäckiger Beharrlichkeit und bewundernswerten Scharfsinn edieren, kommentieren und analysieren, was das abendländische Mittelalter an Güterverzeichnissen geistlicher und weltlicher Herren, an politischen, an urbanen, an Traditions- und Landgütern hinterlassen hat. Im Oktober 1978 habe ich auf der Insel Reichenau zum ersten und auch zum letzten Mal vor einer fachwissenschaftlichen Öffentlichkeit über Grundherrschaft geredet. Das Manuskript von damals zählt zu meinem Perlita. Für diese Tagung musste ich mir ein neues machen. Was ich vor nahezu 16 Jahren auf der Reichenau vortrug, erschien in umgearbeiteter Form dann im Jahre 1983 in den beiden von Patze herausgegebenen Bänden über die Grundherrschaft im späten Mittelalter. Der Titel des damals veröffentlichten Aufsatzes lautete Grundherrschaft, Entstehungs- und Bedeutungswandel eines geschichtswissenschaftlichen Ordnungs- und Erklärungsbegriffs. Ich möchte aber nicht gedankenlos wiederkäuen, was ich vor über 15 Jahren gesagt habe und in gedruckter Form nachgelesen werden kann. Zeitlicher Abstand gibt Gelegenheit, im Lichte eines veränderten Wissens- und Forschungsstandes über ein Problemfeld nachzudenken, von dem beileibe nicht gesagt werden kann, es lohne nicht mehr weiterer Bearbeitung. Die Thesen meines 1983 publizierten Aufsatzes möchte ich noch einmal auf den Punkt bringen und wie gesagt, die Gerichte neuer Arbeiten zur Diskussion stellen. Gegenstand dieser Diskussion mögen die folgenden drei Fragen sein. Erstens, Die Frage, welche Vorstellungen führende Vertreter der deutschen Medialistik mit dem Begriff Grundherrschaft verbanden und welchen Gebrauch sie davon machten. Ich berichte zweitens über begriffsgeschichtliche Befunde, die meines Erachtens nicht vergessen und verdrängt werden sollten, so es darauf ankommt, mittelalterliche Formen wirtschaftlicher und rechtlicher Abhängigkeit, die es mit der Nutzung des Bodens zu tun haben, angemessen zu erfassen. Ich frage drittens und abschließend, ob es im Lichte neuerer und neuester Forschungen ratsam und begründet erscheint, sich der Macht der Tradition zu beugen und am Begriff Grundherrschaft festzuhalten. Punkt 1. In der Zusammenfassung dessen, was im Herbst 1978 auf der Reichenau über Formen und Funktionen von Grundherrschaft im Spätmittelalter vorgetragen und diskutiert wurde, sagte Kollege Haberkamp aus Trier, zitiere, Organisatoren und Teilnehmer hätten sich in ihren Konzepten, Voten und Referaten auf kritische Stellungnahmen und Definitionsversuche so hervorragender Gelehrter wie Alfons Dopsch oder Brunner und Walter Schlesinger stützen können. Wie aber sah deren Begriff und Vorstellung von Grundherrschaft aus? Nun, sein 1938 erschienenes Buch über Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit beginnt Alfons Dopsch mit dem Satz, die Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters verwendet in Deutschland die Bezeichnung Grundherrschaft ganz allgemein für historische Bildungen und Entwicklungsformen, die ihrer rechtlichen Natur nach keineswegs einheitlich oder gleichartig sind. Klärungsbedürftig erschien doch insbesondere die Frage, wie denn in diesem rechtlich komplexen Gebilde Grundherrschaft, Grundeigentum und Herrschaftsgewalt miteinander zusammenhängen. Die Umstände, unter denen große Grundbesitze in Besitz von Herrschaftsrechten über Personen und Gruppen gelangten, so Dopsch, als Feudalisierung der öffentlichen Gewalt zu betrachten, lehnte er ab. Die in den Händen von Grundeigentümern befindlichen Herrschaftsgewalten nicht wirtschaftlicher Art seien, so Dopsch, weder aus der Verfügungsgewalt über Grund und Boden abzuleiten, noch würden sie auf der Usurpation und Privatisierung öffentlicher Hoheitsrechte beruhen. Nun, dass, wie Sie dann die These formulieren, nicht jeder freie Bauer, der Grundeigentum besaß, erwarb damit zugleich auch Herrschaftsgewalten nicht wirtschaftlicher Art. Nun, um die der Verfügungsgewalt über Grund und Boden inhärenten Möglichkeiten der Herrschaftsbildung zu nutzen und zu verwirklichen, habe dies, so Dopsch, einer autogenen, nicht vom König abgeleiteten Herrengewalt bedurft, die durch adlige Abstammung vermittelt wurde, nicht aber durch ausdrückliche königliche Privilegierung. Die Herrschaftsrechte, über die große Grundherren verfügten, seien zwar öffentliche in ihrer Ausübung und Wirksamkeit gewesen, als deren Rechtsgrund habe jedoch die Zugehörigkeit ihrer Inhaber zu dem Standeskreis eines bevorzugten Adels zu gelten. Soweit Dopsch. Kam Walter Schlesinger auf den Begriff Grundherrschaft zu sprechen, äußerte er Unbehagen. Der Begriff, so Schlesinger, sei im Mittelalter fremd. Man müsse ihn deshalb, wie das Wort Staat, Staat auch in Anführungszeichen setzen. Schlesinger löst das Problem durch die Anführungszeichen. Für irreführend und unsachgemäß hielt Schlesinger den Begriff Grundherrschaft, insbesondere deshalb, weil im frühen Mittelalter die Rechte eines Herrn über seine Hintersassen, ein Begriff, der übrigens erst aus dem 15. Jahrhundert stammt, nicht aus der bloßen Verfügungsgewalt über Grund und Boden abgeleitet werden können, sondern als ein Ausfluss der adeligen Herrengewalt selbst zu betrachten sind. Erst später, im Schlesinger Denkwohl, aber 7., 8. oder 9. Jahrhundert und in den Zeiten danach, sei es, Tiere in ganz Deutschland dahin gekommen, dass schließlich die Herrschaft aus der Bodenleihe abgeleitet wurde, während doch ursprünglich Boden deshalb geliehen wurde, weil ein Herrschaftsverhältnis bestand. Der Begriff Bodenherrschaft, so sein Votum, soll dann besser durch Herrschaft über Land und Leute ersetzt werden. Er löst also den Herrschaftsbegriff in eine dienliche und eine persönliche Komponente auf. Ob eine solche Aufspaltung frühen hochmittelalterlichen Herrschaftsverständnis gerecht wird, ist eine andere Frage und kann füglich bezweifelt werden. Nun, generell ist zu sagen, Schlesingers Einwände beruhen nicht auf empirischen, quellennahen Studien, sondern letztendlich auf Thesen aus der Feder von Otto Gierke. Schlesingers Vorschlag, den Begriff Grundherrschaft durch Herrschaft und über Land und Leute zu ersetzen, verstrickt zudem in ein begriffsgeschichtliches Dilemma. Im 15. und 16. Jahrhundert auftauchende Wendungen wie Gewalt über Land und Leute oder Regentschaft über Land und Leute bezeichnen nicht die Herrschaftsgewalt eines Grundherrn, sondern bleiben ausschließlich der landesherrlichen Sphäre vorbehalten. Otto Brunner hielt es in der Tradition seines Fachs, um das Herkommen zu retten, war er bereit, von seinen Grundsätzen historisch angemessener Begriffsbildung abzurücken. Die Tatsache, dass der Begriff Grundherrschaft quellenmäßig nicht bezeugt ist, ist für Brunner kein triftiges Motiv, von einer eingespielten Tradition Abstand zu nehmen. Die offenkundige Diskrepanz zwischen methodischem Prinzip und begriffsgeschichtlichem Befund sucht Brunner durch den Blick auf die Gesamtstruktur der wirtschaftlichen Gebilde so unerwörtlich zu entschärfen. Aus der wirtschaftlichen Gesamtstruktur des Mittelalters, so Brunner, sei nämlich ersichtlich, dass in jeder, auch rein wirtschaftlichen Beziehung von Grundherr und Bauer, ein Element von Herrschaft erscheine. Demnach kennzeichnet Grundherrschaft nicht nur die Herrschaft über Grund und Boden, sondern auch über Bauern, das heißt über Menschen, die auf Grund und Boden sitzen und diesen Boden bebauen. In der für das Mittelalter charakteristischen Verflechtung von politisch-rechtlichen und wirtschaftlich-sozialen Gegebenheiten findet Brunner ein Argument, um mit Hilfe des Begriffes Grundherrschaft die von Herren über Bauern ausgeübte Herrschaft, ich zitiere, in ihrer totalen politischen wie wirtschaftlichen Verfassung beschreiben zu können. Und das bei dieser Formulierung der Verfassungsbegriff von Karl Schmidt eine zentrale Rolle spielt, kann ich nur beiläufig erwähnen. Nun, einer grundsätzlichen Kritik unterzog die Position von Brunner und Schlesinger neuerdings Jürgen Weitzel in einem 1985 erschienenen zweibändigen Opus Magnum über Ding, Genossenschaft und Recht mit dem Untertitel Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter. Seine Einwände formuliert Weitzel in Erwägungen über die Entstehung grundherrlicher Gerichtsbarkeit. Weitzel beschreibt sowohl die Existenz eines königlichen Gerichtsmonopols als auch das Vorhandensein eines geschlossenen staatlichen Gerichtssystems. Deshalb seine These, grundherrliche und quasi staatliche Gerichtsbarkeit wird mit und ohne Immunitätsprivileg schon in merowingischer Zeit auch über Freie ausgeübt. In diesem Sinne, so Weitzel, ist die vom König herrührende Gerichtsbarkeit ebenso eine öffentliche wie die grundherrliche. Das deshalb, weil man von einer wirklich qualitativen Verschiedenheit zwischen Königs- und Grundherrschaft nicht sprechen können. Gegen den Hebel mit dem Gebrauch der Begriffe Herrschaft im Allgemeinen und Unterschaft im Besonderen wendet Weiss ein, dass beide Begriffe die genossenschaftliche Form der Rechtsfindung ausblendet, konkret die Tatsache, dass Grundherren gehalten waren, Urteilsfinder aus den Hintersassen zur Findung des Rechts zu dem Gerichte heranzuziehen. Nun, dass aber grundherrliche Gewalt überhaupt entstehen konnte, habe mit der Tatsache zu tun, dass innerhalb der Grundherrschaften die Ansammlung einer solchen Macht stattfand, die in der Lage war, hintersässige Freie in größerer Zahl schließlich und stetig allgemeinverbindlich von den öffentlichen Gerichten abzudrängen. Und wie man es auf den Punkt bringt, dann müsste man sagen, Entstehung von grundherrlicher Gerichtsbarkeit durch Machtkonzentration der Potentes, die dann in der Lage waren, Freie von der königlichen Gerichtsbarkeit abzuziehen und der eigenen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, aber Ausübung eben dieser grundherrlichen Gerichtsbarkeit in genossenschaftlicher, gottgenossenschaftlich organisierter Form. Diese Komponente bringe der gemeinübliche Herrschaftsbegriff nicht zur Sprache. Und er illustriert das insbesondere an Max Weber, weil er da Max Weber gerecht hat, ist eine ganz andere Frage, auch solche Spezialitäten möchte ich mich jetzt nicht einlassen. Was die genossenschaftliche Komponente anbetrifft, denke ich, werden wir von Frau Vollmer noch genauer was Präziseres hören. Nun, generell möchte ich aber hinzufügen, die intelligente Polemik von Weitz kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Begrifflichkeit, mit der in den zeitgenössischen Quellen soziale und politische Ordnung auf dem Land beschrieben werden, herrschaftlich geprägt ist. Sei es, dass in diesen Texten von Domini oder Seniores die Rede ist, von Kolonen, Hufnern oder eigenen Leuten, Koloni, Mansionari, Mansitia, die sich infra Potestatem eines geistigen oder weltlichen Herrn befinden, von Potentes, die durch Gewalt und Unterdrückung per Violentia und per Oppressionem Freie unter ihre Gewalt zu bringen vermögen, sich die Rede vom Regimen, wie Larum, von der Herrschaft, über Höfe einer Herrschaft, in der zwischen der Befehlsgewalt gegenüber Menschen und der Verfügungsgewalt über Grund und Boden nicht explizit unterschieden wird. Wenn man Dinggenossenschaften, also Ding ist hier ein Synonym von Ding, von Gerichtsversammlung, also nicht von Sache, muss das eigentlich im Auge behalten, um Missverständnisse auszuschließen. Ding also im Sinne von Ding, Gerichtsversammlung. Wenn man Dinggenossenschaften als Strukturelement früh- und hochmittelalterlicher Herrschaftsübung betrachtet, käme es darauf an, sich über einen Herrschaftsbegriff zu verständigen, der Rechte genossenschaftlicher Teilhabe und Mitwirkung, kollektiver Rechtsfindung und Rechtsbildung einschließt. Freilich kann man den Eindruck gewinnen, dass aus welchen Gründen auch immer diese Genossenschaften in den einschlägigen Quellen genauso wenig anzutreffen sind wie der Begriff Unterschaft oder vorsichtiger formuliert, Genossenschaften oder Rechtsübung genossenschaftlicher Art empirisch nachzuweisen, ist bei der Art unserer Quellenüberlieferung eine ausnehmend schwierige Sache. Ich denke, wir werden davon Frau von Rat genau was hören. Schließlich, nicht alles, was wir gerne wissen möchten, steht in den Quellen und schon es vielleicht dort stehen sollte. Historiker haben sich zu bescheiden, Nur das, was sich im Bewusstsein in der Sprache der Zeitgenossen niedergeschlagen hat, ist für Historiker erreicht und rekonstruierbar. Mehr nicht, aber auch nicht weniger, und damit möchte ich zum zweiten Punkt meiner Darlegung kommen, zu den begriffsgeschichtlichen Befunden. Nun, ich sagte Ihnen schon, der Begriff Bruderschaft ist, so wie er heute zur Anwendung kommt, dem Sprachgebrauch mittelalterlicher Quellen fremd. Geistliche und weltliche Herren des frühen Mittelalters hätten, wenn man sie gefragt hätte, sicher sagen können, was eine Villa oder eine Dedicatio ist. Von ihnen erfahren zu wollen, was eine Grundherrschaft sei, hätte bestimmt ihre juristische Abstraktionskraft und ihren ökonomischen Sachverstand überfordert. Nach der Entstehungsgeschichte und dem Bedeutungswandel eines für die Sozial-, Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte von heute zentralen Begriffs zu fragen, kommt dem Versuch gleich, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen vergangener und heutiger Begrifflichkeit zu benennen. Nun, ich bin mir bewusst, dass Fragen der Begriffsbildung bei Historikern, die historische Wirklichkeit und nur diese allein erkennen wollen, nicht sonderlich hoch im Kurs steht, aber auch wirklichkeitssüchtige Historiker müssten und sollten ab und zu bedenken, dass Vergangenes nur durch Sprache vermittelt wird und nur durch Sprache, die erschließen, verbiegen und verfälschen kann, erreicht und wiederherstellbar ist. Nun, der früheste urkundliche Beleg für Grundherr, für Dominus Fundi, findet sich in einer Papsturkunde aus dem Jahre 1188. In dieser legt Papst Clemens III. Dar, dass der Grundherrn den Fundorum Domini für das Eigentum an einer Sache pro proprietate regi Zins oder ein Teil der geernteten Früchte zustehe. Das Übersetzungswort für diesen Dominus Fundi, Grundherr also, begegnet in deutschsprachigen Urkunden zu Anfang des 14. Jahrhunderts. Dominus Fundi, Grundherr, als dessen Synonyma auch Proprietarius oder Dominus Directus verwendet werden, dient als Terminus Technicus zur Beschreibung einer Eigentumsbeziehung, die, wenn ein Eigentum zum Gegenstand der Leihe gemacht wird, ein rein sachenrechtliches Verhältnis zwischen Eigentümer und Pächter begründet. Bodenleihe verpflichtet den nutzungsberechtigten Pächter zur Bodenleihe verpflichtet den Pächter zu Gegenleistungen in Form von Geld und Naturalzinsen. Einen Anspruch auf Gerichtshoheit begründet, hält man sich an diesen Sprachgebrauch, Bodenleihe nicht. Sie bildet auch keinen Rechtsgrund, kraft dessen der Nutzungsberechtigte eines bäuerlichen Liegengutes hätte gezwungen werden können, sich der Verbots- und Gebotsgewalt des Bodeneigentümers zu unterwerfen. Nun, wie im Rechtsverständnis und in der Urkundensprache des späten Mittelalters Grundherrschaft mit Verfügungsgewalt über Grundeigentum gleichgesetzt wird, zeigt in schöner Anschaulichkeit eine Urkunde des fränkischen Zisterzienserinnenklosters Himmelspforten aus dem Jahre 1340. Nun, dieser Urkunde ist folgendes zu entnehmen: Äbtissin und Konvent des Klosters Himmelspforten prozessieren beim Offizial des Würzburger Bischofs gegen namentlich benannte Beklagte, dass diese einen Weinberg, den sie nach Erbrecht oder Erbleihe innehatten, verböden ließen und seit 4 Jahren den Pachtzins nicht mehr bezahlen. Trotz wiederholter Aufforderungen hätten sich jedoch die Beklagten dem Kloster gleichsam als dem Grundherrn, den Domini Fundi, denen das Obereigentum über den Weinberg zukomme, entzogen. Monasterio tamquam a fundi dominis atros directum dominium veniti pertinet. Nun, wichtig erscheint mir dies: Zinser und Pächter können vom Grundherrn den Kloster nicht zur Erfüllung ihrer vertraglich vereinbarten Pflichten gezwungen werden. In klösterlicher Hofordnung des 12. Jahrhunderts heißt es, den nämlichen Sachverhalt ausdrücken, es komme dem Vogt zu, dem Advocatus, Zinser und Leibeigene, die ihre geschuldeten Leistungen verweigern, zur Unterwerfung und rechtlich gebotenen Pflichterfüllung zu zwingen, ad subjectionem ad jus patientum, ab advocato sunt co percendi. Ihre Zwangsgewalt, ihr Bannus, verdankten aber eben diese Vögte von hochmittelalterlichen Reformklöstern nicht dem Abt, das dem Eigentümer von Klösterchen Grund und Boden, sondern dem König. Nun, um es nochmal zusammenfassend zu sagen, bemerken wir an dieser Urkunde von Himmelspforten, erscheint Folgendes: Ansprüche auf die Bezahlung des geschuldeten Pachtzinses muss das Kloster vor dem bischöflichen, vor einem außerklösterlichen Gericht geltend machen. Eigentumsrechte schließen demnach rechtliche Vollmachten aus. Das von dem Kloster beanspruchte Dominium Directum ist eine Rechtsfigur römisch-rechtlicher Provenienz. Dem Dominium Directum des Eigentümers entsprach das Nutzeigentum, das Dominium Utile des Pächters. Nun, wichtig ist dann Dominium Utile, Dominium Utile, also übersetzten begriffsbewusste Juristen des 16. Jahrhunderts mit Mindereigentum, mit Nutzbareigentum oder Simpliciter-Eigentum. Dominium Directum, Obereigentum, gaben sie wieder mit Mehrereigentum, mit Grundeigentum, mit Grundgerechtigkeit, mit Grundherrlichkeit oder mit Grundherrschaft. Träger dieser Grundherrschaft ist der Grundherr, dem als Eigentumsherrn oder Eigenherr oder Grundinhaber das Dominium im Sinne von Proprietas, von Eigentum oder Eigenschaft zukommt. Rechtsbeziehungen, die Rationen von Norm zwischen einem Ober- und einem Nutzeigentümer zustande kommen, verpflichten letzteren zur Zahlung jährlich anfallender Zinsen in Rekognitionem Domini zur Anerkennung des Eigentums oder in Signum Domini. So benanntes und begriffenes Dominium kommt, meine Formulierung von Bartholus zu gebrauchen, eine jus de re corporali perfekte disponendi gleich, einem Recht über eine Sache ohne Einschränkung, ohne Begrenzung zu verfügen. So herauszuheben und im Gedächtnis zu behalten ist dies, in seinem Ursprung hier ist der Begriff Grundherrschaft eine Begriffsprägung zur Beschreibung eines rein sachenrechtlichen Wechselverhältnisses, das nicht Herrschaft im strengen Sinne begründet, sondern einen Austausch sachlicher Leistungen regelt. Nun, das schloss aber nicht aus, dass sich in der Rechts- und Herrschaftspraxis des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit Grundherrschaft im Sinne von Sachherrschaft mit anderen personenbezogenen Formen von Herrschaft vermischte. Weistümer Robado, Landgüter sprechen dann davon, ein geistlicher oder weltlicher Herr hat in diesem Dorf die Grundherrschaft, hat die niedere Gerichtsbarkeit, er hat die Lebenshoheit, er hat die Vogtei und. Bemerkenswert aber überall dort, wo ein Herr nicht auf Geld und Naturalzinsen Anspruch hatte, sondern auch als Inhaber niedergerichtlicher Rechte in Erscheinung tritt, mangelt es nicht an sprachlichen Belegen, in denen eine Verflechtung von Grund- und Gerichtsherrschaft zum Ausdruck kommt. Aber es ist in all diesen sprachlichen Wendungen nicht so, dass die Gerichtshoheit aus der Grundherrschaft abgeleitet wird, sondern dass im Grundeigentum verschiedene Herrschaftsberechtigungen additiv aneinander gereiht werden. Nun, neben den Rechtsvorstellungen, an denen geistliche oder weltliche Herrschaftsträger ihr praktisches Handeln ausrichteten, gab es die gelehrte Debatte studierter Juristen, von dem die Frage aufgeworfen wurde, ob Grundherrschaft ein öffentliches oder ein privates Gewaltverhältnis begründe, ob mit Grundherrlichkeit auch Gerichts- und Steuerhoheit verknüpft sei oder nicht. Nun, das ist eine Debatte, die sich insbesondere im 16. und 17. Jahrhundert abspielte. Nun, in diesen kontrovers geführten Debatten ging es nicht um die Suche nach der historischen Wahrheit, sondern um die Durchsetzung von Interessen. Anwärter des frühmodernen Fürstenstaates, deren Staatsbegriff die Staatsunmittelbarkeit aller Untertanen gebot, vertraten die Auffassung, dass Jurisdiktion als Bestandteil fürstlicher Souveränität von Imperium als Zubehör des Territoriums und nicht als Appendix, als Zubehör von Grundeigentum zu betrachten sei. Sie plädieren deshalb für eine strikte Trennung zwischen Jurisdiktionsgewalt, zwischen Jurisdictio und Grundbesitz von Prägium. Nun, ihre juristischen Kontrahenten, die auf den Begriff zu bringen suchten, was der nicht-fürstliche Herrenstand für rechtens hielt, unterschieden zwischen Grundobrigkeit und landesfürstlicher Obrigkeit. Sie waren der Auffassung, die von geistlichen und weltlichen Herren ausgeübte gerichtliche Botmäßigkeit über Personen, die von ihnen geliehenes Land bewirtschaften, zitiere, gründe sich unmittelbar auf das Recht des Grundeigentums. Zu den Gerechtsamen eines Grundherrn gehört deshalb nicht nur das Recht auf Sachen oder Grundstücke, sondern auch die niedere Gerichtsbarkeit über die diese Grundstücke bebauenden Personen. Nun, in begriffsgeschichtlicher Hinsicht bedeutsam und folgenreich wurde insbesondere die im ausgehenden 18. Jahrhundert aufbrechende Debatte über Grundfragen einer vernunftgemäßen Staats- und Gesellschaftsordnung, Gegenstand des damals von Staats- und Gesellschaftstheoretikern geführten Diskurses, waren auch und vor allem Strukturmerkmale, durch die sich die politisch-soziale Ordnung Alteuropas vom modernen Staat in der modernen Gesellschaft unterscheidet. Adam Smith glaubte im jeweiligen State of Property jenen ökonomischen Bestimmungsfaktor gefunden zu haben, der alle menschlichen Lebensbereiche Staat, Wirtschaft und Gesellschaft durchformt und in ein Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit bringt. Herrschaft und Rechtsprechung, so lautete seine Grundthese, ergeben sich zwingend aus der Eigentumsordnung. Ungleich verteiltes Eigentum lässt politische Institutionen entstehen, deren Aufgabe es ist, ökonomisch bedingte Abhängigkeitsverhältnisse durch Rechtsgarantien der öffentlichen Gewalt zu schützen. Ich kann jetzt hier noch eine Reihe von weiteren Autoren zitieren aus dem späten 18. Jahrhundert, die letztendlich alle nur in verschiedener Begrifflichkeit dasselbe sagen. Ich darf noch erinnern, einen liberalen Publizisten namens Buchholz, der 1810 sich Gedanken macht über die Natur der Gesellschaft. Er schreibt, die Verfügbarkeit über den Produktionsfaktor Kapital bringe in der Gegenwart Klassen hervor, die darauf bedacht seien, den Staat zum Werkzeug ihrer Interessen zu machen. Die Verfügungsgewalt des Herrenstandes über Grund und Boden habe in der Zeit des Mittelalters ungleiche Rechtskreise und soziale Schichtungen entstehen lassen, die zwangsläufig eine Zersplitterung der politischen Gewalt zur Folge gehabt habe. Nun, das Gewaltmonopol des modernen Staates habe Grundherrschaft durch, im Sinne von Privatherrschaft durch gesetzliche Regierung ersetzt. Karl Marx machte sich diese Auffassung zu eigen, als er in seiner Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie behauptete, im Mittelalter sei die Verfassung des Privateigentums zugleich politische Verfassung gewesen. Wörtlich, die Elemente des bürgerlichen Lebens zu Marx und das von ihm Gemeinte zu konkretisieren, hätten unter den Bedingungen der mittelalterlichen Gesellschaftsverfassung politischen Charakter gehabt. Die feudale Gesellschaft habe nämlich den Besitz, also das Prägium, die Familie und die Art und Weise der Arbeit, ich zitiere, in der Form der Grundherrlichkeit, also bezogen auf den Besitz des Standes, bezogen auf die Familie und der Kooperation, bezogen auf die Art und Weise der Arbeit, zu Elementen des Staatslebens erhoben. Nun, in der Bestimmung dessen, was die Staats- und Gesellschaftsverfassung des alten Europa vom modernen Staat und der modernen Gesellschaft unterschied, bestand, genau betrachtet, zwischen liberalen, demokratischen und konservativen Autoren ein sehr, sehr hohes Maß an Übereinstimmung. Friedrich Julius Stahl erblickte in seiner Philosophie des Rechts, 1829 erschienen, das Wesen der alteuropäischen Herrschaftsordnung wirklich in den politischen Rechten des Grundbesitzes. Die Herrschaft des Staates, so Stahl, sei mit Grundherrlichkeit in der staatsamtlichen Funktion, in der Staatsamt, ich zitiere, in der staatsamtliche Funktionen an den Grundbesitz gebunden sind oder als natürlichen Ausfluss des Eigentums an Bodens erscheinen, schlechterdings nicht zu vereinbaren. Unter den Bedingungen eines vernunftgemäß organisierten Rechts- und Verfassungsstaates sei es nicht mehr möglich, zitiere, dass die, wenn sie durch großes Vermögen tatsächlich eine Macht über die anderen haben, auch rechtlich Träger obrigkeitlicher Macht über sie seien. Grundherrschaft für die unhistorische Alternative zwischen privater und öffentlicher Ordnung gestellt, verwies auf ein System von Privatabhängigkeit und Privatverpflichtung, das aus der gesetzlichen Macht des Staates einen Privatbesitz und eine persönliche Herrschaft gemacht hatte. Diesen Begriff von Grundherrschaft, mit dem Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts eine ländliche Lebensordnung des Mittelalters als Deformation des Politischen anprangerten, hat dann Georg Ludwig von Maurer in die Wissenschaft vom Mittelalter eingeführt. Grundherrschaft, so Maurer, entstand aus dem Zerfall der Marktgenossenschaft, in der das Verfügungsrecht über Grund und Boden nicht bei Privatpersonen lag, sondern bei der Gesamtheit aller Marktgenossen. In dem Augenblick, in dem sich aus dieser Marktgenossenschaft Einzelne herausgelöst haben, die das verstanden haben, Besitz in ihren Händen zu vereinigen, sei aus dieser genossenschaftlichen Form des Eigentums eine private geworden. Herrschaft in dieser Form ist seiner Ansicht nach, zitiere, der wahre Ausdruck für die dem Besitzer eines vollfreien Eigen zustehenden Rechtes. Es ist Ausfluss von Besitz und Eigentum. Nun, als Otto von Guericke in seinem Genossenschaftsrecht zu bestimmen suchte, was Grundherrschaft ihrer Ursprung, ihrer rechtlich-sozialen Wesen nach eigentlich sei, unterschied er zwischen persönlichen und dienlichen Faktoren frühmittelalterlicher Herrschaftsbildung. Und seine Unterscheidung zwischen dienlich und persönlich bestimmt bis heute im Sprachgebrauch der Medievisten. Ich müsste jetzt viel erzählen, aber wichtig ist in dem Zusammenhang, er betrachtet Grundherrschaft als Ausweitung von Hausherrschaft, ohne das im Einzelnen an Quellen belegen zu können. Er meint damit, Hausherrschaft sei das Primäre, Schutzgewalt über Abhängige, die dann mit Boden beliehen wurden. Das Verhältnis habe sich dann umgekehrt. Bodenleihe sei langfristig zum Faktor der Herrschaftsbildung geworden. Das abschließende Fazit von Guericke nochmal genau zum Schreiben. Ihm zufolge wurden die wichtigsten politischen Rechte und Pflichten an den Grundbesitz geknüpft, ja geradezu als Ausdruck von Grund und Boden betrachtet. Aber das war, wie gesagt, eine spätere Entwicklung, die seiner Ansicht nach erst im 6. 7. Jahrhundert einsetzte. Nun, ich komme dann zu Punkt 3 und suche die Frage zu beantworten, was diese Befunde und Einsichten für die Fragestellung und Vorgehensweisen der gegenwärtigen Forschung bedeuten. Welchen Eindruck macht eben diese Forschung und wie ist sie einzuschätzen, wenn man sie im Lichte der hier erläuterten Begriffstheorie und Problemgeschichten betrachtet? Sich mit Grundherrschaft zu befassen, entsprach im 19. Jahrhundert einer aktuellen politischen Herausforderung. Historiker, die sich auf diese Herausforderungen einließen, wollten mit Hilfe elementarer Unterscheidungsmerkmale die Eigenart des modernen Rechts- und Verfassungsstaates in den Blick und auf den Begriff bringen. Medialisten von heute sind von solchem Legitimationsdruck entlastet. Die Frage bleibt, ob sie diese Chance im Interesse unbefangenen Fragens und Forschens eigentlich nutzen. Nun, es ist in der Tat eine respektable Summe an Monographien, Sammelbänden, Editionen und Aufsätzen, die eine intensiv betriebene Bourbon- und Grundherrschaftsforschung in den vergangenen Jahrzehnten hervorbrachte. Das Interesse an den materiellen Existenzbedingungen einer früher Generationen hat der Forschung für wahr eine Zeit fruchtbarer Blüte beschert. Das derzeitige Angebot an Darstellungen, Tagungsbänden, Diskussionsbeiträgen, resümierte im Jahr 1991 Rudolf Kuchenbuch, ist reichlich für Außenstehende nur noch schwer zu überblicken. Ich rechne mich selber zu diesen Außenstehenden. Gleichwohl, eine Geschichte, die das Thema Grundherrschaft in systematischer Absicht aufgreift und behandelt, wäre erst noch zu schreiben. Ein vitales Interesse mit Hilfe theoretischer Vorgaben, disparate Einzelergebnisse so zusammenzuführen, dass Grundherrschaft als ein in sich strukturiertes, wandlungs- und differenzierungsfähiges Sozialsystem erkennbar wird, ist in der derzeitigen Forschungslandschaft nicht oder schwerlich auszumachen. Nun, kommt von Theorielastigkeit kann man der offenen Grundherrschaftsforschung, wie es im Augenblick betrieben wird, für wahr nicht zum Vorwurf machen. Die Kenntnis der rechtlichen, siedlungsgeografischen, wirtschaftlichen und sozialen Tatsache hat enorme Fortschritte gemacht. Der erzielte Erkenntniszuwachs wurde unter dem Stichwort Grundherrschaft abgebucht. Eine Debatte darüber, ob der Begriff Grundherrschaft dem neuen Erkenntnisstand angemessen sei oder nicht, wurde nicht geführt. Probleme angemessener Begriffsbildung sind in der Regel kein Thema streng empirieorientierter Forschungen zur sogenannten Grundherrschaft des Mittelalters. Die Grundherrschaft früh- und hochmittelalterliche Kirchen und Klöster nimmt in solchen Arbeiten den Charakter, ich zitiere, eines bipartiten Großbetriebes an. Sie verengen zur bloßen Produktionsweise geistiger Institutionen. Also das wird bis dann eigentlich ein Äquivalent für Grundherrschaft, Grundherrschaft gleich Produktionsweise geistiger Institutionen. Oder schrumpft zur Wirtschaftsführung der Äbte als Grundherren zusammen. Nun, neue Wortbildungen wie Vergrufung, Vergrundholung oder gar Vergrundherrschaftlichung klingen nicht ausgesprochen glücklich und gelungen. Eine Sensibilität über eine ausgeprägte Sensibilität über Zusammenhänge zwischen Sprach- und Strukturwandlungen ist in der neueren Forschung nicht festzustellen. Die Liebe zum Detail hat, so kann man den Eindruck gewinnen, die Diskussion von Grundsatzfragen sichtlich in den Hintergrund treten lassen. Werner Rösener hat mich in seiner 1991 erschienenen Untersuchung zur Entwicklung geistlicher Grundherrschaften als Gewährsmann dafür zitiert, dass es triftige Gründe gibt, am Begriff Grundherrschaft festzuhalten. Aus meinem 1983 erschienenen Aufsatz zitierte er folgende Sätze, ich zitiere, in der Auffassung, dass dem Boden eine herrschaftsbildende und gesellschaftsstrukturierende Kraft zukomme, liegt die spezifische Erkenntnisleistung der Geschichts- und Gesellschaftstheorie im späten 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts. Diese im Begriff Wunderschaft angelegte Vermittlung zwischen wirtschaftlichen und politisch-sozialen Elementen mag denn auch ein Rechtfertigungsgrund dafür sein, ihn, also den Begriff Wunderschaft, zur Bezeichnung einer grundlegenden Lebensordnung der alteuropäischen Gesellschaften weiter zu verwenden. Und zitiert zu werden ist immer eine ehrenvolle Sache, zumal wenn dann derjenige, der zitiert, auch ein solches Argument für überzeugend hält. Meine eigenen Vorbehalte und Bedenken gegen das damals formulierte Votum an den Brief festzuhalten, sind jedoch in der Zwischenzeit erheblich gewachsen. Aus heutiger Sicht würde ich aus meinen Forschungen nicht mehr einen Schluss ziehen wollen, der einem Plädoyer für die Wahrung der Kontinuität gleichkommt. Und dies aus folgenden Gründen. Es bedürfte meines Erachtens weniger begrifflicher Verkrampfungen und könne meines Erachtens auch der Forschung neue Impulse geben, wenn es gelänge, Wunderschaft nur als Struktur eines sozialen Systems zu begreifen, das alteuropäischen Agrargesellschaften für spezifisches Gepräge gab. Wunderschaft als Struktur eines agrarischen Sozialsystems zu definieren, könnte dazu verpflichten, sich in seinen Fragestellungen bewusster und zielgerichteter der Verschränkung und Veränderung struktureller Faktoren anzunehmen, das Verhältnis von Strukturen und Prozessen genauer zu denken, vor allem aber sozialen Wandel, in dem bislang als Wunderschaft bezeichnete Wirtschaftsherrschaft und Sozialgebilde, als Prozess sozialer Differenzierung kenntlich und verständlich zu machen. Das Konzept sozialer Differenzierung braucht den überlieferten Quellen meines Erachtens nicht künstlich aufgepfropft und übergestülpt zu werden. Die in den Quellen zutage tretenden Prozesse langfristiger Trennung, Verselbstständigung und Entfunktionalisierung bieten sich für theoriegeweihte Fragestellungen nachgerade an. Die Sprache der frühmittelalterlichen Quellen verweist auf eine einheitliche, unentzweite Herrengewalt, in der zwischen Personen- und sachenrechtlichen Teilgewalten nicht unterschieden wird. Herrschaft im späten Mittelalter und in der Beginn der Neuzeit ist, folgt man dem Zeugnis der Quellen, ihrem Wesen nach ein Dominium compositum, das heißt aus verschiedenartigen Berechtigungen zusammengesetzte Herrschaft. Schließlich, es könnte und müsste eigentlich reizvoll sein, den Weg von der Homogenität zur Heterogenität quellennah und theorieorientiert nachzuzeichnen. Die Auflösung der Willikatze bedeutet, systemtheoretisch betrachtet, letztendlich Differenzierung, Entflechtung, Erweiterung der wirtschaftlichen und persönlichen Autonomie. Noch ein weiteres ist zu bedenken, im Falle des Begriffes Wunderschaft gibt es einen eklatanten Widerspruch zwischen semantischem Wortsinn und fachwissenschaftlichem Gebrauch. Stichhaltige Gründe, mit diesem Widerspruch zu leben, gibt es meines Erachtens nicht. Wunderschaft beim Wort genommen bezeichnet eine eingeschränkte Herrschaftsform oder genauer gesagt die Verfügungsgewalt von nutzbaren Boden. Wer aus Wunderschaft einen Arbeitsbegriff seiner historischen Forschung zu machen gedenkt, ist gehalten, das Wort mit Bedeutungs- und Strukturmerkmalen anzureichern, die seine semantischen Anschlussmöglichkeiten maßlos überfordern. Das führt mitunter zu begrifflichen Ausweitungen und Bestimmungen, denen Sie gestatten mir diese sanfte Polemik, denen ein befremdlicher Hauch von Willkür und Beliebigkeit anhaftet. Als Systembegriff, finde ich, ist Wunderschaft, so man seine ursprüngliche Wortbedeutung ernst nimmt, nicht zu gebrauchen. Hält man sich an die Grundbedeutung von Wunderschaft, besteht keine Möglichkeit, den Begriff sowohl als Bezeichnung für eine wirtschaftliche Betriebsform, die gleichermaßen den gewerblichen und den agrarischen Sektor umfasst, für eine aus unterschiedlichen Gruppen bestehende soziale Formation, sowie für eine lang und deutlich überreichende Herrschaftsform zu verwenden. Gängige neue Bildungen wie Rentenunterschrift zum Beispiel sind meines Erachtens missverständlich. Man muss sich fragen, welche Unterscheidungskraft in dem aus drei Substantiven zusammengesetzten Wort zur Rente, Grund, Herrschaft, der Begriff Rente eigentlich da haben soll. Es ist nicht unmittelbar nicht einzusehen. Als ob es in der alten Unterschrift die Publikationsverfassung keine Entrichtung von Renten gegeben hätte. Zudem wird im Falle der sogenannten Rentengrundherrschaft ein immer noch existentes Herrschaftsverhältnis suggeriert, das es eigentlich gar nicht mehr geben darf, weil nämlich der Begriff Rentengrundherrschaft unterschobene Bedeutung voraussetzt, dass sich das ursprüngliche Gehorsamsverhältnis zwischen Herr und Bauer in ein herrschaftsfreies Pachtverhältnis aufgelöst hat. Wo es um den vertraglich geregelten Austausch von sachlichen Leistungen geht, wird immer noch von Herrschaft geredet. Weshalb und wozu eigentlich? Nun, ich darf damit zum Ende kommen. Mit Widersprüchen behaftet ist auch der Gebrauch, den die Zunft der Fachgelehrten seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts von der Begriff Grundherrschaft macht. Der Begriff Grundherrschaft als Bezeichnung für eine Gesellschaftsverfassung, in der es wirtschaftliche, soziale und politische Rechte gibt. Sie machen es aber vielleicht zum Schluss für die Zwischenzeit. Ja, ich wollte 5 Minuten gewinnen, damit wir länger als die Schnur sind, aber nicht. Jetzt kommt ja der Antwort. Ja, der Begriff Grundherrschaft als Bezeichnung für eine Gesellschaftsverfassung, in der sich wirtschaftliche, soziale, politisch-rechtliche Strukturmerkmale gegenseitig überlappen und durchdringen, entstand begriffsgeschichtlich betrachtet als polemischer Tendenz- und Abgrenzungsbegriff zur Identifizierung vormoderner Gesellschaften, in denen das Bodenmonopol einer aristokratischen Geburtselite die Ausbildung privater Herrschaft ermöglicht hatte. Ludolf Kuchenburg fragte deshalb zu Recht, warum aber geriet dieser neue Kampfbegriff des liberal-bürgerlichen Modernisierungsdiskurses, also gemeint ist der Begriff Grundherrschaft, nicht ins dauerhafte politische und wissenschaftliche Zwielicht wie der Feudalismus? Eine Frage, über die nachzudenken sich in der Tat lohnt, den Feudalismus zu verwerfen. Die Grundherrschaft als sakrosankt zu erachten, ist inkonsequent. Widersprüchlichkeit kennzeichnet auch den Begriff des Begriffes Grundherrschaft in der neuesten Literatur. Ich darf Johannes Fried zitieren, der seiner Darstellung Formierung Europas 840-1046 zunächst dem traditionellen Sprachgebrauch folgt, wenn er schreibt, das ist also in der Darstellung, Grundherrschaften, das heißt dem Recht zu wirtschaftlicher Nutzung und herrschaftlicher Durchbringung einem Herrn zugeordnete Landgebiete, einschließlich der des landbebauenden Leute, sind disparate Herrschafts-, nicht geschlossene Wirtschaftseinheiten. Ihr einziger Zusammenhalt besteht in der rechtlichen Zuordnung zu eben diesem Herrn. Zitat Ende. Das mit dem Begriff Grundherrschaft gemeinte ist eindeutig eine herrenrechtlich geordnete Wirtschafts- und Herrschaftseinheit. In demselben Buch, in dem Abschnitt Grundprobleme und Tendenzen der Forschung, kann man Folgendes nachlesen, zitiere, Grundherrschaft meint zunächst das Dominium Directum der spätmittelalterlichen Juristen, das bloße Grundeigentum, das vom Dominium Utile, den wirklichen Nutzen aus ihm, unterschieden wird. Das Wort bezeichnet ursprünglich gerade nicht die Summe der bipartiten Besitzverteilung, wie Dienst- und Abgabenwesen, die personalen Herrschaftsrechte und schon gar nicht eine Form von Gericht, Kriterien also, die der moderne Begriff zusammenfasst, sondern Begriff des Dominium Directum bezeichnet genau das Gegenteil. All das, was nicht Nutzen ist, die abstrakte Rechtsfigur des nackten Eigentums, das für den Grundherrn bestenfalls einen wirtschaftlich unerheblichen Anerkennungszins abwirft. Dann daraus die Schlussfolgerung von Fried, Grund der Schlacht unterliegt damit denselben methodischen Schwächen, die auch anderen wissenschaftlichen Ordnungsbegriffen anhaften. Sie tragen, zitiere, moderne Vorstellungen und Perspektivität in die zu erforschende Sache hinein. Nun, ich möchte zum Schluss kommen, um deutlich zu machen, worauf es mir ankam, habe ich von der Möglichkeit rhetorischer Zu- und Überspitzung Gebrauch gemacht. Ich wollte weder provozieren noch verletzen. Ich wollte Ihnen zur Kenntnis bringen, was mir einfiel, dass ich meinen Aufsatz vom Jahr 1983 von neuem las und mir die zwischenzeitlich verschiedenen Arbeiten zum Thema Grundherrschaft näher anschaute. Durch selbstgefällige Polemik wollte ich mir keinen intellektuellen Lustgewinn verschaffen. Mein Rechenschaftsbericht ist beendet, das Wort zu ergreifen, ist noch eine Ihre Sache. Vielen Dank, Herr Schreiner. Sie haben uns in Ihrer kritischen Betrachtung eine Vielzahl von Ansatzpunkten gegeben, mit denen wir die Probleme, mit denen wir teilweise bisher etwas hilflos gesprochen haben, genauer in den Griff kriegen können. Und die zentrale Frage ist natürlich, ob aus den Akten dieses Kongresses das Wort Grundherrschaft gestrichen werden muss und anderen Worten oder Umschreibungen Platz machen muss. Zumindest müsste jeweils erläutert werden, in welchem begrifflichen und funktionalen Zusammenhang das Wort gebraucht wird. Wir haben durch Frau Monika Fels die Möglichkeit, den Inhalt dieses komplexen und schwierigen Referates den italienischen Teilnehmern sprachlich noch einmal näher zu bringen und auch die Deutschen können der Zeit etwas überlegen. Sie sind so freundlich und versuchen, diese enge italienische Zusammenfassung zu machen. Sehe, Tentamente, Tuli, Vite, Lia Sundri und Begriffsgeschichte. Wollen Sie vielleicht doch hier mit dem Mikrofon sprechen? Ich glaube, es wäre besser. In sostanza ci sono tre domande che sono alla base della federazione. La prima è quale idee avevano gli storici tedeschi del medioevo del termine Grundherrschaft. La seconda è una storia del termine attraverso i tempi e la terza è le ricerche recenti ci fanno cambiare la nostra idea di Grundherrschaft, ce n'è un bisogno di cambiamento. La prima domanda, quali idee avevano gli storici medievali dei tedeschi del Medioevo di Grundherrschaft? Io riassumo molto spesso, se poi ci sono domande, magari il professor Schreiner risponde. Dopsch, nel suo libro Herrschaft und Bauer, ha in Schlesinger anche Brunner in sostanza hanno un'idea che dal possesso del terreno non automaticamente c'è una felice un potere di Herrschaft, di signoria, soltanto se insieme al possesso c'è anche una provenienza nobile che poi permette di esercitare dei diritti pubblici tipo giurisdizione, eccetera. E poi c'è un nuovo due volumi di Jürgen Weitz nel 1985 che fa notare che fino ad ora sono stati presi in considerazione soprattutto le forme della Genossenschaft, delle associazioni nella giurisdizione e che dice anche che fra il monopolio di giurisdizione del re non esiste e anche la giurisdizione del signore con o senza privilegi dal tempo dei Merovingi e alla pari con la giurisdizione reale e anche questa ha un'origine pubblica. E attraverso il possesso e attraverso soprattutto una collezione di potere riesce il Signore di attirare i liberi e i servi nell'ambito della sua giurisdizione e del suo potere. E appunto nei fondi troviamo termini tipo domini signores, i coloni sono infra e vengono costretti per violenza a sottomettersi. E il problema della Dingenossenschaft, che è una associazione per fare giustizia, che viene dal termine tedesco Singer, e in questa ricerca è molto importante che la parte associativa finora viene poco tenuta in considerazione. Poi la parte seconda sulla terminologia. La parola Grundherr, Dominus Fundi, è la prima volta Clemente III e pro proprietate regi al dominus fundus deve essere pagato un censo. Nei documenti tedeschi nel XIV secolo appare per la prima volta Grundherr, in senso di proprietarius o dominus directus. E in tutte queste connessioni c'è un rapporto di proprietà contro un censo, non si parla mai di poteri giurisdizionali o di altri poteri, è semplicemente proprietà contro censo. Tutte le altre possibili connessioni con una signoria in senso più vasto non ce ne sono nei fondi. E poi c'è anche l'esempio di un monastero dove si vede questo chiaramente. È un diritto sopra una cosa e non fonda una signoria questo termine Grundherr o Dominus Fundi. Nella prassi naturalmente possono aggiungersi a base di questa proprietà anche altri poteri signorili, appunto la giurisdizione bassa per esempio, però sono un'aggiunta, non deriscono dal possesso. Poi il professor Schrein ha fatto tutta la storia del termine attraverso il XVIII o il XIX secolo e in fondo alla fine veniva fuori che il termine è visto nel XIX secolo come la deformazione in senso possesso e giurisdizione di un ordine rurale ha una connessione negativa di questo ordine che è stato visto nel Medioevo. E un'opera poi fondamentale che fino ad oggi introduce una separazione tra fattori di dominio personale e fattori di oggettivi di cose e l'opera di Kierke e questa differenziazione fra fattori di dominio personale e di dominio sulle cose e fino ad oggi resta importante. E poi la terza domanda, che cosa ha portato la ricerca recente? Dobbiamo cambiare la nostra idea di Grundherrschaft? Il professor Stein ha cominciato a parlare di un suo articolo che è uscito nel 1983 su Grundherrschaft, sul termine Grundherrschaft, e ha finito citando il professor Rösner, che nel 1991 era d'accordo con il professor Schreiner di tenere il termine Grundherrschaft per motivi di tradizione. Oggi il professor Schreiner non lo vede più così ed è contro un futuro generico uso di Grundherrschaft, ma soltanto di usare questo termine come per una struttura di un sistema sociale, di un sistema sociale agrario. E questo forse ci permette di vedere i cambiamenti dei fattori strutturali e del cambiamento sociale in maniera migliore. E per questo forse oggi bisogna separare il valore semantico della parola Grundherrschaft e il suo uso che è stato finora fatto nella storiografia. E bisogna intendere come Grundherrschaft la possibilità di dominare il terreno e non usarlo più come un termine sistematico che va oltre questo semplice potere di usufrutto del terreno. E anche nuove terminologie come Rentengrundherrschaft che viene usato in tedesco forse non è molto all'altezza delle ricerche, perché c'è Renten, che significa una sorta di censo, che non intende più una Grundherrschaft con anche poteri giurisdizionali, perché appunto si parla di Rentengrundherrschaft, che significa contro un censo. E allora come mai c'è ancora la parola Herrschaft, signoria, in questo, visto che la signoria non c'è più, ma una Rentengrundherrschaft? E nella conclusione, nuovamente il professor Schrein ha detto che Grundherrschaft è il termine di una costruzione sociale come è nato come un termine polemico per descrivere un ordine nel Medioevo. E il monopolio di terreno portava a un dominio signorile di un'elite della nobiltà ed era in fondo un termine polemico di un liberalismo borghese. E finisce con la domanda di Kuchenbuch: come mai il termine feudalesimo viene ha perso il suo valore e viene oggi visto in maniera negativa, e come mai il termine Grundherrschaft non ha avuto la stessa fine. E ultima cosa, che il problema fondamentale è che si vede il problema di questo termine nel libro di Fried sulla Formierung Europas, dove una volta usa il termine Grundherrschaft e dice che è sia il possesso e l'uso economico del possesso, ma sono anche i poteri signorili, e poi in una parte del libro dove parla dei problemi dice anche che Grundherrschaft veramente è solo il dominium directum e non ha nessuna connessione con diritti personali di signoria. E si vede appunto nello stesso libro di Fried che è problematico l'uso del termine Grundherrschaft. Grazie molto di questa presentazione e di assunto. Torniamo. Adesso la discussione è aperta per cominciare la discussione. Ich hätte zwei Bemerkungen, zwei Fragen zum Vortrag. Erste Frage: Muss man bei dieser gesamten Diskussion über den Begriff Grundherrschaft nicht viel stärker den Wandel der Grundherrschaft berücksichtigen? Das heißt also, wenn ich den Begriff Grundherrschaft nehme und vor allem noch dann betrifft er ja, und dann ist es auch wirklich gefallen, entsprechende Forschung sehr beeinflusst hat. Ein Begriff, der von der Zeit des 5. Jahrhunderts geht bis zum 19. Jahrhundert. Und ich kenne auch keinen anderen Begriff, die einen so einen weiten Zeitraum abmessen, wenn sie bei anderen Begriffen verstanden werden. Bitte? Sie streiten verstanden werden oder vielleicht ein Begriff. Ich habe es akustisch. Meinen Sie jetzt den Begriff Grundherrschaft oder den Begriff Verwandlung? Für Grundherrschaft. Also wirklich überhaupt den Begriff Grundherrschaft für den Zeitraum vom 5. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Jetzt die Frage, ob man nicht allein schon für das Mittelalter gesprochen, vom 6. bis 14. Jahrhundert, schon von vornherein stärker auf diesen Wandel eingehen muss, also ein Begriff, die man eben nicht durch alle Jahrhunderte durchziehen kann. Und das auch bei der Frage, wie weit man den Begriff verwenden darf und soll, berücksichtigen muss. Die Grundherrschaft des Frühmittelalters ist etwas völlig anderes als im 15. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert, wo der Begriff Dominus Fundi aufkommt. Diesen Begriff, den wird man nie im 8. und 9. Jahrhundert bringen in katholischer Zeit. Deswegen kann man das in der Form nicht vergleichen. Das sind also sozusagen ganz verschiedene soziale Verhältnisse, die man hier berücksichtigen muss. Und diese Differenzierung nach sozialen Verhältnissen in den verschiedenen Jahrhunderten findet man ja auch bei vielen anderen Begriffen. Und das müsste man auch viel stärker bei diesem Begriff Grundherrschaft berücksichtigen, auch der Kritik daran. Und das mit einbeziehen, genauso der Begriff Rentengrundherrschaft, das ist natürlich im Grunde ein unmöglicher Begriff ist. Rentengrundherrschaft, wenn ich das im marxistischen Sinne sehe, nicht, Renten sind ja auch die Frondienste und insoweit ist es sehr missverständlich. Es meint ja im Grunde Naturalrentengrundherrschaft. Das ging, ne? Deswegen dafür besser Abgabengrundherrschaft. Das soll damit gemeint sein, als Gegensatz. Das also zum Moment, also Wandel der Grundherrschaft muss man viel stärker berücksichtigen, auch bei der Diskussion über Begriffsbildung. Zweite Bemerkung, wenn man sich mit der Problematik des Begriffes im deutschen Bereich heute beschäftigt, muss nach meiner Ansicht berücksichtigt werden, dass man das nur kann im Kontext der neueren europäischen Forschung. Hier sind die neueren Forschungen aus dem französischen, belgischen und englischen Bereich besonders zu berücksichtigen. Und wenn man versucht, auch neue Begriffe hier zu bilden und neue Begriffe, die den sozialen Verhältnissen und Branchen angemessen sind, dann muss das hier hinzugenommen werden. Es kommt dann zu, auch zu neuen Begriffen, die sehr problematisch sind. Das bipartite System, im Grunde eine unmögliche Formulierung, die vor einigen Jahren eingeführt worden ist. Was sagt das für den deutschen Leser? Das versucht also auch aus der französischen Forschung neue Aspekte reinzubringen, die etwas Besonderes bringt. Ich frage, ob man nicht da vorsichtiger sein muss und versuchen, in der deutschen Forschung das am Beispiel also dieses Begriffs bipartite System, ob man so weit da eine Erkenntnis vorstellt, bekommt. Also, ob man nicht da auf andere Begriffe der deutschen Forschung zurückgreifen könnte und das etwas differenzieren. Das scheint mir wichtig. Also Begriffsbildung im Kontext der neueren europäischen Forschung, die auch die Diskussion über bestimmte neue sozialgeschichtliche Forschungsstrategien berücksichtigt. Dankeschön. Frau Voller, Sie ich habe eine kurze Frage. Ist mein Eindruck richtig, dass der Herrschaftsbegriff wirklich nur in der deutschen Begriffsbildung vorkommt? Das heißt also, dass im Englischen Memorial System, im Französischen das Seigneurie, im Italienischen das Signoria eigentlich diese Herrschaftskomponenten überhaupt nicht drin haben, sodass wir eigentlich uns überlegen müssen, ob das nicht eine deutsche Zutat ist, die aus deutschen Traditionen kommt, die wir, glaube ich, heute so nicht mehr toll finden. Ja, das wäre dann auch eine Frage an die technischen Teilnehmer, wie weit sie im Begriff der Signoria eine Analogie zu Herrschaft ist. Frau Schenkow. Das schließt sich im Prinzip gleich an. Also diese Beschränkung auf Herrschaft oder die Dominion oder die dominante Herrschaft in diesem Begriff, ich weiß nicht, wie es funktioniert, der müsste zunehmend auch hinterfragt werden, diese Struktur, woraus setzt sich Grundherrschaft zusammen. Ob wir uns einseitig auf Herrschaft beschränken sollen. Sie haben diesen Vorschlag gegeben, Grundherrschaft als Struktur eines agrarischen sozialen Systems. Ich möchte die Frage weiterstellen, ob man vielleicht unsere Diskussion, auch die in der frühen neuen Zeit geführte Diskussion über die Herrschaft als soziale Praxis, vielleicht mehr Eingang auch in die Medievistik finden sollte. Die nämlich meint, hierarchisch aufgebaute Herrschaftsstrukturen zu hinterfragen, ob es immer nur ein Oben und Unten gegeben hat, ob es nicht vielmehr auch eine Herrschaftsausübung von unten möglich gewesen ist. Also die Dorfgemeinde, die Dorfgenossenschaft, die Gerichtsbarkeit ausgeübt hat und deswegen also so diese Hierarchie doch zunehmend aufgebrochen werden musste. Und zum anderen möchte ich bemerken, ich finde es richtig, dass Begriffe hinterfragt werden, aber sie bringen natürlich auch noch keine Lösung für Grundprobleme. Ich stehe für mein Wohnungsgebiet, um noch einmal darauf zurückzukommen, natürlich jetzt immer noch vor dem Problem, es wird Herrschaft gebildet in einem Raum, wo noch keine Herrschaftsstrukturen da waren. Und es wird einer Dorfgemeinde und ihren einzelnen Mitgliedern Land vergeben, ohne dass dies Gerichtsherrschaft einschloss. Wie kommen Herrschaftsverhältnisse dennoch zustande in so einem Gebiet? In einem Gebiet, wo die Dorfgemeinde die hintere Gerichtsbarkeit ausübt, wo also keine direkten Zwangsmöglichkeiten des Herrn erkennbar sind. Wie ist es möglich, dass die Bauern dennoch ihre Abgaben leisten in diesem Gebiet? Also ich finde das richtig zu hinterfragen, aber so eine Grundlösung ist damit vielleicht angedacht, noch einmal neu zu durchdenken. Aber eine Problemlösung gibt, auch diese neue Beschreibungsstruktur des agrarischen sozialen Systems meines Erachtens noch nicht. Ja, bitte. Ja. Je vais parler de sa langue, donc oui, merci. Yes. Je vais être bref, je crois avoir compris vos conclusions principales, en tout cas d'après le résumé italien qui vient d'en être fait, j'ai un petit peu progressé dans la compréhension. Deux de vos conclusions essentielles, si j'ai bien compris, sont donc d'une part que l'on a tort de trop parler de la seigneurie avec le vocabulaire de la rente, de la fiscalité, que l'on oublie le rapport social. Et d'autre part, effectivement, il n'y a pas dans la société du cœur du Moyen-Âge, il n'y a pas ce concept de la propriété, cette division qui provient plutôt des juristes, des légistes du XIIIe et du XIVe siècle entre dominium fundi, bon, qui apparaîtrait en France, d'après mes connaissances, au début du XIIIe, hein, effectivement dans une chronologie tardive, et juridiction, les différentes juridiques. Bon, dans mon exposé cet après-midi, je reviens à un schéma et à mon espèce de belief system assez proche des vôtres, sauf que ça se fait d'après des historiens français qui disent, je vois à peu près les mêmes choses que les Allemands à la même époque et selon une évolution souvent parallèle. Mais ces deux conclusions auxquelles vous arrivez, je les trouve aussi parfois bien esquissées chez des auteurs du XIXe siècle. Et il s'ensuit chez moi un certain pessimisme parce que il y avait notamment chez les érudits des années 1890 une perception de cette dimension sociale de la seigneurie qui a eu tendance à disparaître après. D'où c'est ma première question ou remarque. Et deuxièmement, évidemment, ces conclusions et ce désir de dépasser le concept de rente et de parler de sistema sociale agrario, je crois, ne peut-on les relier assez étroitement à l'apport de l'anthropologie, c'est-à-dire en particulier lorsqu'on lit des ouvrages d'anthropologie africaine, il me semble qu'on trouve très bien ce refus de parler de la propriété en termes de juridique, mais on ne connaît que la relation foncière. Et donc, un système sociale à part. Donc, est-ce que l'on ne peut pas trouver le même genre de réflexion à la fois chez les auteurs du XIXe siècle, dont l'apport a été un petit peu occulté, et alors chez les anthropologues qui nous mènent dans la comparaison avec d'autres sociétés, d'autres civilisations? Non mi sembra prima, se è possibile, della registrazione, prima dell'intervento, dire il proprio nome per la registrazione. Ah sì? Per me che piace. Perché quando parliamo di sì, proprio si allora, il professor Schreiner può rispondere quando vuole, ma raccogliamo un po' i voti di questo momento e wollen Sie noch nicht oder wollen Sie schon? Ja, ich weiß nicht, wie groß der Nachfrage ist. Ich hätte noch eine Frage. Il prossimo sarebbe Wickham. Per favore. Possiamo attaccare. Forse è meglio se io parlo in italiano e poi chiedere a Monica Perz di fare una traduzione in tedesco. Mi pare, cioè, sentendo anche questa discussione qui, per quanto riesco a seguire tutte le battute della discussione tedesca, mi pare che ci siano degli equivoci di fondo per quanto riguarda le traduzioni. Cito per esempio la signora Fogart, anche se non voglio citare solamente lei, ma quando dice ci sono queste parole anche in altre lingue, c'è il manorial system, in inglese c'è la signoria in italiano. Bisogna dire che il manorial system e la signoria sono concetti assolutamente diversi, perché il manorial system in italiano si tradurrebbe come sistema curtense, signoria è quest'elemento giustiziario, si potrebbe dire, il Violante ha spiegato questo meglio di me, che in alcuni sensi proviene da un sistema di dominazione terriera, ma non è la stessa cosa. Cioè questo già nel contesto italiano si sa, allora non bisogna spiegare a voi italiani, e questa è una domanda al gruppo tedesco, in effetti. Ho sentito che c'è una discussione nel contesto tedesco sul problema se questa dominazione terriera che coinvolge i censi, i redditi, i più vari tipi, può essere anche esteso a una dominazione giudiziaria sopra gli stessi contadini dipendenti. E questo forse è la maniera in cui il problema viene visto in ambito tedesco, e poi ci sono anche paralleli in Francia. Ma dal punto di vista dell'Europa del Sud, si potrebbe dire dal punto di vista sia dall'Italia che dalla Castiglia, come viene spiegato da Carlo Sestetto ieri, ci sarebbe forse una semplice domanda da porre: in che senso e quanto un signore, un Herrscher tedesco può avere i diritti giurisdizionali o altri anche su altri proprietari? Se questa domanda fosse risposta in qualche maniera, io sarei personalmente molto più chiaro per quanto riguarda lo svolgimento di questo dibattito. Basta. Wenn wir der Reihenfolge nachgehen, kommen Sie jetzt richtig oder? Forse potrei chiedere a Monica di fare questa traduzione. Ma io penso che nella discussione non si fanno traduzioni, questo sarebbe troppo lungo. Così io penso molti non l'hanno capito bene. Lei l'ha capito bene, ma i francesi che non capiscono l'italiano, ma questo è il problema. Ja, ich glaube, wir gehen nur mit den Voten durch und versuchen dann die einzelnen Punkte herauszufassen. Ja. Ja. Volevo solo chiedere una cosa, perché forse è una domanda anche alla professoressa Sciolkowski, manca Gianna. In verità non sono una medievista, mi occupo dell'Ottocento prussiano, faccio storia costituzionale dell'Ottocento prussiano. Comunque, avevo dei dubbi rispetto al concetto di Grundherrschaft e rispetto a delle cose che aveva detto ieri la professoressa Sciolkowski. Se non ho capito male, a proposito di Grundherrschaft, lei ha contrapposto le Grundherrschaften alle Eigenwirtschaften come in Ritterlutter. Ho capito bene. E allora io sono rimasta molto sorpresa, perché nel XIX secolo quando trovo in Ritterlutter penso subito ad una Grundherrschaft, ad una forma particolare, determinata con le sue matricole, eccetera, eccetera. Però io fino adesso sotto Ritterlutter ho inteso una forma particolare di signoria fondiaria, no? E allora mi sono chiesta, è possibile che a proposito della... cioè il proprietario del Rittergut aveva dei diritti di signoria, di polizia e di giurisdizione sulle persone che abitavano all'interno del suo dominio fondiario, insomma, no? E quindi mi sembrava non riducibile ad una forma di coltivazione della terra, ad una Eigenwirtschaft. E quindi non so se mi sono spiegata. mi ha sorpreso molto questa cosa, mi sono chiesta, è possibile che ci sia stata un'evoluzione tale del concetto per cui da un Rittergut che nel suo periodo, ecco così, può essere considerata solo come una forma di coltivazione della terra, a un periodo invece come gli inizi del XIX secolo, dove il Rittergut era per sé, cioè creava un rapporto di signoria sugli abitanti del Rittergut. E quindi era insomma un problema che mi sono posto e che oggi è creduto così opportuno riproporre l'attenzione, vista tutta la competenza anche del professor Schreiner, insomma, sulla storia del concetto dal Medioevo, insomma, sino al XIX secolo. Non so se... Questo in tedesco si chiama Gutsherrschaft, è una cosa che comincia nel 500 e non ha niente a che fare con la Grundherrschaft della quale parlano gli storici del 7-8. Gutsherrschaft sono i Junker, che Junker nel Medioevo non esistono, e perciò, scusi, ma è un po' una cosa simile, ma non la stessa cosa della Grundherrschaft. Gutsherrschaft. Es gibt ja dieses Konzept in der Forschung, die Gutsherrschaft in Ostelbien als eine Form, also auch oder andersrum gesagt, Grundherrschaft als Oberbegriff und dann für die verschiedenen Formen der Grundherrschaft. Und da kommt ja durchaus, man geht davon aus, dass eine gemeinsame Wurzel war die Grundherrschaft. Also das ist ein auch als Oberbegriff zu bezeichnen, also zumindest besteht diese Konzeption noch. Und aus dieser Grundherrschaft hat sich diese Form der Gutsherrschaft entwickelt, die natürlich etwas ganz anderes ist als die Grundherrschaft, aber eben auch eine Form der Herrschaft. Und wir sind noch nicht weiter in dieser Diskussion und noch besteht dieses Konzept, dass also unter diesem Überbegriff Prädikationsverfassung, Gutswirtschaft, Gutsherrschaft, Ritterhöfe, dass man alles unter diesem Oberbegriff summieren kann. Also, wir haben noch etwas Zeit und ich glaube, damit die Punkte nicht vergessen werden, sollten wir jetzt das bisherige kurz beantworten, diskutieren und dann habe ich Voten von Herrn Andenda und Herrn Rignolante. Wollen wir so weitergehen? Ich habe außerdem das Gefühl, dass nicht alle Fragen an Herrn Schreiner gerichtet waren, aber Herr Schreiner sollte die Frage beantworten, für die er sich kompetent fühlt oder eine Antwort erhalten hat in diesem Moment. Die Diskussion ging ja noch umfangreich. Bitte sehr. Ja, wenn ich einfach mal mit Herrn Rösner beginnen darf. Mikrofon. Leute, ja. Nach Formen der Veränderung zu fragen, ist im Grunde eigentlich das, was den Beruf des Historikers ausmacht. In einem Punkt wird man uns vielleicht dann doch unterscheiden. Ich würde eben meinen, dass man Grundherrschaft nicht mehr als Systembegriff verwenden sollte, der im Grunde eigentlich ländliche Sozial-, Wirtschafts- und Herrschaftssysteme abdeckt vom 5. bis ins 19. Jahrhundert. Ich meine, deshalb im Grunde eigentlich mein Vorschlag, das, was man bislang als Grundherrschaft bezeichnet hat, als wandlungsfähiges, als differenzierungsfähiges Sozialsystem auszumachen, zu bestimmen, und dann kann ich im Grunde eigentlich angeben, was sind Strukturen und was sind Prozesse und durch welche Ursachen werden dann Strukturen veränderlich, würde ich so weit gehen, was Peter Murach tut in seiner Geschichte des späten Mittelalters, der Auffassung ist, dass in der Grundherrschaft alles fließt. Und dass man überhaupt keine Tatsachen mehr ausmachen kann, sondern dass es nur noch Entwicklungstendenzen gibt. Ich finde, wenn man Wahrnehmung ausmachen will, dann muss man im Grunde eigentlich erst Strukturen ausmachen. Und als eine solche Struktur würde ich das begreifen, was man bislang als Unterschaft bezeichnet hat. Im Grunde eigentlich das Verhältnis zum Boden, Verfügungsgewalt zum Boden, Eigentumsrechte und. Und ich müsste dann im Grunde eben von Fall zu Fall immer wieder definieren, was in einer bestimmten Zeit damit gemeint ist und was sich verändert hat. Das ist im Grunde mein Vorschlag, weil ich meine, das Sozialsystem ist vom Begriff her einfach viel flexibler, um Wandlungen einfach auf den Begriff zu bringen. Ich kann im Grunde immer genau definieren, wie dieses Sozialsystem im 9. Jahrhundert aussieht, wie sieht es im 15. Jahrhundert zum Beispiel aus. Und in diesem System, da gibt es Herrschaftsrechte, da gibt es soziale Kreditierung, da gibt es wirtschaftliche Nutzungsformen, die nicht einmal alle agrarische Art sein müssen. Spreche ich von Grundherrschaft, dann frage ich mich eigentlich immer, wie ich im Grunde die ganzen Formen der gewerblichen Produktion, die es in der Grundherrschaft auch immer gegeben hat, der Irrsinn hat er immer wieder darauf hingewiesen, einfach in den Begriff einfangen soll. Ich habe einfach den Einfang mit dem Begriff Grundherrschaft, verstrickt man sich in Widersprüche, die man im Grunde vermeiden kann, wenn man ihn durch einen offeneren, ganzheitlicheren Begriff wie Sozialsystem oder wie auch immer ersetzt. Ich beanspruche da nicht eine Welterlösungsform gefunden zu haben, aber für mein Haus gebaut würde ich es so machen. Das andere für vernünftig erachten, das ist dann ihre Sache, aber ich selber würde es so machen. Nun, Problematik in Begriffsbildung im Kontext der neueren europäischen Forschung, sicher wenn ich von bipartitem System spreche, dann isoliere ich einen Moment. Ich spreche dann im Grunde eigentlich nur über Formen der Wirtschaft, über Formen der Abhängigkeit des Einzelhofes, der bäuerlichen Einzelwirtschaft vom Fronthof. Das heißt, ein bipartites System oder zweistufiges Wirtschaftssystem oder wie auch immer, geht es streng begrifflich betrachtet, im Grunde eigentlich um Formen der wirtschaftlichen Kooperation, und das war es dann. Alles in allem würde ich meinen, Herr Dick hat ja schon darauf hingewiesen, ist die italienischen Kollegen sprechen von Signoria Rovale, sieht dann ein offenerer Begriff. Französischen Kollegen von Regime Feudal oder Seigneurie Domaniale, während englischen Kollegen hier, wenn sie vom Manorial System sprechen und wie auch immer. Sicher kann man sich fragen, ob es sinnvoll ist, Herrschaft hier als begriffliche Dominante zu nehmen, aber alles in allem würde ich dennoch meinen, dass so ein Begriff wie Signoria Rurale zum Beispiel viel, viel offener und flexibler ist als das deutsche Grundherrschaft. Das Spezifische der deutschen Begriffsbildung ist eben die Verbindung von Grund und Herrschaft. Während die Französischen sagt man Signorie oder Signoria nicht. Herrschaft wird nicht auf verfügungsgewaltiger Grund und Boden eingeschränkt. Da ist im Grunde ein. All diese Begriffe sind vom Ansatz her offen, und da glaube ich auch die Frage von Frau von Rath beantwortet zu haben. Spezifisch Deutsch ist Grund erstanden. Und dass sich der Grund, der sich dieser Begriff so lange gehalten hat, hängt meines Erachtens einfach auch damit zusammen, dass Grundherrschaft ein Begriff ist, den man aus der Tradition übernommen hat, dabei aber dann die eigentliche Wortbedeutung von Herrschaft im Sinne von Sacheigentum vergessen oder verdrängt hat oder wie auch immer, und im Grunde eigentlich diesen ganzen Wortteilherrschaft, die ganzen Herrschaftstheorien bis 19 und 20 Jahrhunderts hinein definiert hat. Das würde ich mal als These formulieren wollen. Nun, Frau Tchaikovsky, Dominanz von Herrschaft, Herrschaft als soziale Praxis, Herrschaft von unten. Also wenn ich einfach mal vom Wortsinn her ausgehe, von der elementaren Wortbedeutung von Herrschaft, dann hat einfach Herrschaft damit zu tun, dass es irgendwann einen Herr gibt, der im Grunde eigentlich in der Lage ist, die Entscheidungen und die Lebensbedingungen von anderen zu bestimmen. Wie auch immer, nicht mehr. Insofern kann man fragen, ob der Begriff Herrschaft von unten nicht eine Kontradiktio in adjecto ist, ob man das, was damit gemeint ist, im Grunde nicht anders formulieren müsste. Sicher, wenn ich das an einem Beispiel illustrieren darf, sicher gibt es auch in der Stadt, also in einem bürgerlichen Sozialverband Herrschaft, den die Zeitgenossen als Regimen Civitatis bezeichnen. In diesem Regimen Civitatis ist aber nicht mehr die Verfügungsgewalt über den Proprietas der Bürger drin enthalten, sondern hier geht es im Grunde eigentlich um Geldsoheit, es geht um Steuerhoheit und wie auch immer. Und das, wenn man nach einem Herrschaftstypus fragt, müsste man im Grunde eigentlich dann sagen, das ist Herrschaft durch Konsens, durch Zustimmung der Herrschaftsbetroffenen. Nicht? Und das ist die Frage, ob es nicht im Grunde eigentlich auch eine Begriffsbildung sein könnte, mit der man im Grunde eigentlich auch genossenschaftliche Beteiligung im Früh- oder Hochmittelalter in der Grundherrschaft auch mit erfassen könnte. Ich meine, was Sie angesprochen haben über Herrschaftsbildung im Rahmen der Aussiedlung, muss ich einfach fragen, wenn ich überfragt, weil ich im Grunde eigentlich die Situation einfach nicht kenne. Nicht. Aber wie gesagt, wenn es auf die Mitwirkung von Dorfgemeinde ankommt, dann wird man sicher immer ein Glück haben müssen. Es gibt auch einen Dorfherr. Nicht, und dass ich im Grunde eigentlich Herrschaft im Dorf dann realisiert durch das Zusammenwirken zwischen einem Herrn und einem wissenschaftlichen Verband, wie im Grunde eigentlich sich über bestimmte Modalitäten der Herrschaft dann einfach verständigen müssen. Tja, Ihr Argument ist noch nicht ganz deutlich geworden, Herr Batten. Das eine war, glaube ich, dass viele begriffliche Klärungen, die Sie gemacht haben, erst von den Juristen des 14. Jahrhunderts gemacht werden und nicht in der Frühperiode, um die es ja ergeht. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Wir sind natürlich d'accord, im Hohen und im frühen Naturwissenschaften ist schlicht von Regimen die Rede, es ist von Dominatio die Rede, es ist von Prälatio die Rede, oder das heißt, die Mansionare sind infra protestatem, abatis oder wie auch immer. Es wird also hier nicht differenziert zwischen dinglichen und persönlichen Herrschaftsrechten. Aber wenn es dann im späten Mittelalter und dann im 15. und 16. Jahrhundert zu einer Differenzierung kommt, dann ist das keine Willkür, sondern dann ist meine These, dass sich im Begriffswandel eben auch strukturelle Veränderungen rechtlich-politischer Art ausdrücken. Nicht, dass man im Grunde, dass es so etwas gibt wie eine Ausdifferenzierung einer ursprünglich einheitlichen Herrengewalt. Das ist im Grunde eigentlich meine These und ich finde einfach, dass ich eine These einfach auch mit Hilfe eines Differenzierungskonzeptes einfach auch eine Quelle einlösen lässt. Ja, Dominanz und Proprietas sind richtig. Das ist im Grunde eine Grundproblematik, die eben in verschiedenen Zeiten eben auch anders formuliert und anders gelöst wurde. Nicht? Also wenn Sie sich nur mal anschauen, frühes Mittelalter, nicht? Da gibt es Aneignung, Ausübung von Jurisdiktio auf dem Weg der Gewalt, der Violenz und der Oppression. Das heißt, Potente haben sich Jurisdiktionelle einfach angeeignet, via Fakti. Das ist eine These. Es gibt dann Immunitätsgerichtsurteile, das heißt, dass diese gerichtliche Befugnis vom König delegiert wird. Es gibt dann These dort, Gerichtsgewalt ist im Grunde eigentlich etwas wie angeborene Herrengewalt. Das sind im Grunde alles Erklärungsangebote, die im Grunde an den Wäldern Ding festzumachen ungemein schwierig ist. Man kann im Grunde eigentlich dann hier nur mit mehr oder weniger plausiblen Thesen arbeiten. Das muss man einfach sich ganz schlicht einstehen. Man muss einfach manchmal einfach sagen, wir können ja nicht alles so genau erkennen, so wie wir das einfach wollen. Man kann das im Grunde eigentlich nur Argumente aus solchen Thesen formulieren mit mehr oder weniger Plausibilität. Den ausländischen Kollegen den Unterschied zwischen Wunderschaft und Gutsherrschaft verständlich zu machen, halte ich im Grunde eigentlich für eine ausnehmende schwierige Sache, aber wenn man es im Grunde eigentlich vereinfachen darf und vereinfachen will, dann würde ich meinen, der Gutsherr im 16., 17., 18. Jahrhundert ist im Grunde eigentlich der Grundherr in Rangkulturen, also so wie man ihn im Grunde genommen definiert hat, und zwar so, im 17. und 18. Jahrhundert ist es so, wenn Sie ein Grundstück eines Gutsherrn nehmen, begeben Sie sich damit eher ipso unter die Patrimonialgerichtsbarkeit eines Grundherrn. Also hier ist Landleihe unmittelbar verbunden mit Gerichtsbarkeit. Oder ist das falsch, Herr Kusti? Ich spreche jetzt nicht von der Genesis, von den Ursachen her, sondern ich beschreibe jetzt einfach den Zustand, wie er war. Sie haben es noch mit dem allgemeinen preußischen Landrecht, wo es heißt, wenn Sie ein Gut eines Gutsherrn nehmen, dann begeben Sie sich unter die Patrimonialgerichtsbarkeit dieses Herrn. Und mit einer Staatsbildung hat schlicht damit zu tun, dass in diesem Gutsherrn diese Patrimonialgerichtsbarkeit wieder entzogen hat. Io penso che la relazione del professor Fagiolo potrebbe incominciare alle 11:30, no? Sì, sì. E quindi dopo, perché a 20 minuti... Abbiamo un po' di tempo e una pausa. Qui ci sono state. Grazie. Ringrazio il professor Fagiolo perché ci ha ancora una volta allenato. Ringrazio il professor Schremer perché ci ha, direi, in maniera molto puntuale specificato il limite sostanzialmente del concetto di gruppo, dello Schaft, al fatto patrimoniale e ai rapporti di censo e di affitto che esistono fra i dominus fundi e quelli che lavorano, oltre il quale non si può andare. A questo punto vorrei suggerire e anticipare una parte della relazione che terrò, perché Wickham, l'intervento di Wickham è stato estremamente interessante, cioè in fondo le nostre ambiguità, le ambiguità del nostro linguaggio erano già ambiguità del linguaggio del XII secolo. Parlerò durante la relazione di un interessante processo che si svolge, anzi di tre interessanti processi che si svolgono nella seconda metà del XII secolo, in cui interviene una profonda discussione sul concetto di dominus in senso giuridico. Allora, la parola dominus, in senso giuridico, che cosa significa? Significa solo il possessore del fondo o significa anche colui che esercita horror e districtum? Queste sono le due parole che i documenti italiani sottolineano. Chi possiede horror e districtum può distringere gli homines sottoposti, non solo quelli che abitano e stanno nei sedimina e nei mansi della proprietà dei domini dei fundi, ma anche quelli che stanno sugli altri terreni e nelle proprietà degli altri domini. Per cui la situazione è che la parola dominus è già ambigua per gli uomini. Di quell'epoca. Tant'è vero che nel momento in cui interviene la discussione si parla di un giuramento che i domini che esercitavano honor e districtum chiedevano a tutti i rustici del villaggio, non solo ai loro, ma a tutti i rustici del villaggio. E allora il rustico che giura, giura salvo onore dominorum meorum. E chi lo fa giurare gli chiede: chi sono i tuoi domini? E lui risponde: i miei proprietari terrieri. E l'altro gli dice: no, vos tenetis de leis, non sono vostri domini. Iterum iura, salvo onore dominorum di quelli che posseggono onore di distritto. Mi sono spiegato? Allora, il problema è questo, che già a quell'epoca esisteva una tremenda ambiguità sul concetto di dominatus. E chi siano i domini è un grosso problema anche per quei giuristi. Allora, il problema è come mai questo termine dominus ha finito per assumere questa ambiguità. Il processo offre anche un'altra spina interessantissima, l'insieme dei tre processi. Offre anche un'altra spia, che è il concetto di honor. Allora, il concetto di honor è un concetto complicato, perché è sempre in unione con districtum, che è la capacità di obbligare gli uomini, di stringere gli uomini, obbligarli, sottoporli al bando. Vicino al bando, sì, sì. Sottoporli al bando, fargli pagare la multa, mandare il castaldo a sequestrare i beni, a pignorare le cose che hanno in casa, perché paghino poi il bando e obbediscano. Il problema è controllare gli uomini, questo da sempre. Allora, perché questo concetto di honor diventa ambiguo? Perché, questo non so poi dare la spiegazione dell'evoluzione, questo vorrei chiederlo, perché anche il dominus fundi suo a un certo punto dice che anche lui tiene onorifice le sue terre. Perché tiene le sue terre onorifiche? Perché chiede ai suoi lavoratori una serie di prestazioni che vanno oltre il semplice pagamento del censo. E sono albergaria, perché io vado sulle terre dell'altro e lo obbligo ad ospitarmi. No? Oppure chiedo una serie di, prestazioni in animali, primizie, cose di questo tipo che sono onorifiche, e nel processo si dice come i domini chiedono ai loro dipendenti. Allora, su questa base interviene l'ambiguità dei due concetti e quindi la possibilità da parte dei domini fundi di contrapporsi al dominus che tiene onor e distinto. Quindi questa ambiguità su cui stiamo discutendo stamattina è antichissima e anche lì nei processi non sempre si riesce effettivamente a cogliere poi nelle definizioni finali, perché si crea l'ulteriore ambiguità nelle sentenze, anche perché nel diritto medievale la sentenza fa poi testo per i successivi processi. Una domanda, a questo punto io vorrei chiedere, in Germania, che era la domanda già posta l'altra volta, forse da Mica Mancona. In Germania, la giustizia, cioè se il contadino di un dominus fundi commette un furto, un omicidio, un adulterio, oppure tradisce, tradimenti, chi lo giudica? Dalla bassa. Ma nel XII secolo questo non è proprio chiarissimo ancora. Il mero verbistum imperium è un concetto posteriore. Perché proprio per arrivare a questa posizione vi è un ulteriore scarto. Ma allora esiste un er territoriale che possiede per delega di chi la giustizia e la possibilità di convocare il banno, cioè di convocare il beneplacito e così via. Un'ultima osservazione per l'aspetto, perché capisco che gli altri hanno diritti. È la citazione che lei ha fatto degli studi sulla giustizia che deriva attraverso le forme di giuramento collettivo. Questo è un aspetto estremamente interessante, cioè che un gruppo di liberi può, da questo però non sono riuscito a capirlo fino in fondo, perché era la prima volta che l'ho ascoltato, un gruppo di liberi può associarsi e attraverso un giuramento riesce ad avere, mi corregga se, se sbaglio, perché qui non ho capito fino in fondo, riesce ad esercitare una sorta di diritto sulla giustizia in qualche modo, perché allora sarebbe una sorta di associazione giurata che si arroga dei diritti, non ho capito. Senza il giuramento, la, i contadini partecipano alla giurisdizione collettivamente senza un giuramento. Beh, se sì. Sono milites, cioè se sono liberi? No, anche, anche non liberi. Ah. Nel, nel giudizio, giurisdizione locale. Chiedo scusa. Sì, sì, il giuramento non si è ancora parlato, ma anche di questa forma collettiva di partecipazione. Grazie, scusa. Dopo gli interventi di Wickham e di Anden, io rinuncio quasi al mio intervento, perché sono totalmente d'accordo con ciò che dice. Voglio precisare solo pochissime cose. Dominus, nel latino alto medievale, ha due significati, padrone e signore. Dominatus ha due significati, ha significato di signoria, ma anche vogliamo significare di padronato. Il, la concezione della Gutherschaft è passata dalla Germania in Francia e dalla Germania e forse più dalla Francia è passata in Italia. È diventata signorie foncière, signoria fondiaria. E anzi, si è cresciuto di significato sia in Francia sia soprattutto in Italia. Il licenzo, la rendita, che un fatto privato rientra nell'ambito della proprietà, sono d'accordo che esca, sia fuori, rimanga fuori della signoria, però ci sono anche dei censi, dei tributi che sono pubblici. In Italia, nella signoria rurale, ogni contadino deve pagare un censo al suo padrone, al padrone della terra che egli coltiva, e qui siamo fuori della signoria, ma deve pagare anche un censo al signore del territorio, che può anche non essere lo stesso padrone della terra che egli coltiva. E questi censi si chiamano conditions. Nelle numerose pause, signoria, eccetera, è chiaramente specificato che le conditions sono di carattere pubblico, dovute al signore, il quale può essere anche proprietario della terra, ma può non essere proprietario della terra. E allora il concetto di signoria fondiaria, e di conseguenza quello di Gutherschaft, poggia su due elementi, il primo sulla proprietà e il secondo sull'esercizio del potere signorile limitato alle terre che il signore possiede a qualsiasi titolo, livello, beneficio feudale, proprietà, e non su altro. Questa registrazione, quando noi parliamo di signoria fondiaria e comprendiamo anche i poteri mutati che non derivano dalla terra, ma derivano da una concessione regia, ma sono limitati alle terre che il padrone possiede e alle persone che coltivano queste terre e altro genere. La differenza è quando si passa da questo tipo di signoria alla signoria territoriale, che almeno in Italia è chiara e visibile. Allora i poteri sono di natura diversa e si distinguono per gli altri poteri. Quindi i poteri, ora la storiografia italiana tende a ridurre al minimo i poteri che ha il padrone derivati dai propri dipendenti. Il padrone esercita una giurisdizione molte volte per contratto. In Italia sono molti livellari Pächter, Pächter, i quali lavorano la terra di un padrone per contratto scritto, il libellus. E nelle formule contrattuali c'è l'impegno del livellario di sottomettere se stesso, pure i contadini a cui egli affida la coltivazione, al tribunale del padrone della terra, che gli ha dato il fitto alla terra. Generalmente questa giurisdizione potremmo definirla bassa giurisdizione, perché riguarda lo stabilirsi dei rapporti di coltivazione fra il padrone e il coltivatore, fra i diversi coltivatori, quindi riguardano, sono controversie che riguardano la stessa conduzione del terreno, la stessa amministrazione dell'azienda Curtis, ma ho notato che ci sono altre volte degli sconfinamenti in campo che non hanno nulla a che fare con la Curtis, con la coltivazione della Curtis, quando ci sono dei rapporti di carattere criminale fra il coltivatore della terra e un esterno alla Curtis. Ma nella pratica ci sono dei sempre visto confinamenti, ma c'è un taglio netto fra questo e la signoria territoriale. Ovviamente è la giurisdizione territoriale. Quindi io parlerei di una giurisdizione padronale, di una signoria patrimoniale o padronale, di una signoria immunitaria, i cui poteri sono costituiti dai poteri immunitari stessi del re, perché si limitanti o derivanti dalla proprietà della terra al padrone o derivati da una concessione legge, ma limitata sempre alle sue proprietà e ai contadini che abitano e coltivano le sue terre. Quindi non eliminerei completamente per l'Italia, non eliminerei completamente il concetto di contessa, di signoria fondiaria, ridurrei a quello di signoria padronale e signoria immunitaria, e vedrei il salto netto, quando si passa da questo alla signoria territoriale. Domando se questo concetto non eliminativo della Grundherrschaft, ma riduttivo, possa adattarsi anche alla Germania, dove ho sentito che in questa società, adesso non ho mal inteso il suo occhio tedesco, che il potere non deriva dal possesso della terra, il potere sono dei grandi proprietari, dei nobili che hanno la giurisdizione, una certa giurisdizione, non so se per origine oppure per condizione sociale e politica, perché non c'è la giurisdizione, non è esclusivamente regia, è tedesca, ma anche per le condizioni politiche dell'ambiente, della loro potere politico, della loro persona, della loro famiglia, e anche dal fatto che essi sono proprietari terrieri. Quindi, in un certo senso, la proprietà terriera ha una certa importanza, non totale importanza, per determinare il potere della Herrscher in mano alla proprietà. Ja, danke. Ja, einigermaßen kurz zu machen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es im frühen Mittelalter Textbelege gibt, denen zum Folge man Dominus auch in Sectio Juridico definieren muss. Das ist gar kein Problem, nur als Begriffsgeschichtler bin ich im Grund, oder als jemand, der Begriffsgeschichte betreibt, bin ich gehalten zu fragen, was bedeutet Dominus in einem bestimmten politisch-sozialen Kontext und in einem bestimmten Quell. Und da muss ich einfach sagen, Dominus fundi bedeutet im seit dem späten 12. Jahrhundert, seit wir diese Wortverbindung nachlesen können, meint im strengen Sinne ein Eigentumsverhältnis. Ein Eigentumsverhältnis, das rechtliche Kompetenzen ausschließt. Der Dominus Fundi kann nicht selber Gericht ausüben, wenn er seine Ansprüche an den Pächter durchsetzen will, muss er vor ein Gericht gehen. Das heißt also, man hat es im Grunde hier mit einer Trennung zu tun zwischen Eigentumsordnung und Gerichtsordnung. Auf Hona und Distriktum zu sprechen zu kommen, sicher gibt es im 10. 11. Jahrhundert Domini, die sowohl über Hona als auch über Distriktum oder wie auch immer verfügen. Aber das Problem ist im Grunde eigentlich dann, dass ich dabei stelle, ist die Frage, was sind die Ursachen? Wie kommen Sie im Grunde eigentlich zu dieser Banngewalt, die man als Distriktus bezeichnen soll, oder zu diesen Rechtskompetenzen, die man also mit dem Begriff Hona zusammenfasst? Man muss zumindest für das frühe Mittelalter, für die Domini, wie sie in den kanonischen politischen und urbanen vorkommen, damit rechnen, dass es hier noch so etwas gibt wie eine außerrechtliche Disziplinargewalt, war jetzt nämlich darauf hingewiesen. Außerrechtliche Disziplinargewalt meint eine Herrschaftsbeziehung, die noch nicht an Rechtsnormen gebunden ist. Ich weiß nicht, ausgedrückt habe. Und sicher wird man fragen müssen, inwieweit Genossenschaften dann an der Verrechtlichung, der Juridifizierung dieser Beziehungen zwischen Herr und Hüfner mitgewirkt haben. Das ist im Grunde eigentlich eine Erklärungsmöglichkeit. Die andere ist im Grunde eigentlich Aneignung von Rechten durch Machtanspruch, Permanenz oder Aneignung von Herrschaftsrechten durch Delegation, durch königliche Delegation. Also wie gesagt, wenn man die Frage klären will, dann gibt es im Grunde eigentlich hier verschiedene Erklärungsangebote, verschiedene Möglichkeiten, aber generell ist festzuhalten, dass also im frühmittelalterlichen Begriff von Dominus auch noch Beziehungen enthalten sein können, die rechtlich nicht definiert sind. Wir können im Grunde eigentlich auch nicht genau sagen, ob ein karolingischer Dominus in der Lage war, seinen Hüfen einfach so sein Gut zu entziehen. Was im späten Mittelalter in der Form einfach nicht mehr geht. Um auf das zu sprechen zu kommen, was Herr Violante gesagt hat, ich finde einfach, man muss sehr genau unterscheiden zwischen dem, was man im frühen Mittelalter jetzt in Anführungsstriche als Grundherrschaft bezeichnet und das, was man im späten Mittelalter damit bezeichnet. Der deutsche Begriff Grundherrschaft ist von seiner Entstehungsgeschichte her, auch von seinem Gebrauch her, gebildet worden im Hinblick auf frühmittelalterliche, politische, urbare und. Was Herr Violante beschrieben hat, sind im Grunde eigentlich Verhältnisse, für die es im deutschen Spätmittelalter Vergleichbares zu sagen gäbe. Auch in Deutschland gibt es so etwas wie die Gleichzeitigkeit von dem Signoria Patrimoniale und Signoria Territoriale. Im deutschen Spätmittelalter ist es im Grunde eigentlich gang und gäbe, dass ein Bauer, ein Pächter Land hat von verschiedenen Grundherren, im Sinne von Eigentümern. Das heißt, dass er im Grunde in seinem Besitz Landanteile von verschiedenen Eigentümern vereinigt, aber ein anderes Gerichtsherr, ob das nun der Landesherr ist oder ob das ein Amt ist oder was auch immer. Es gibt im Grunde eigentlich die Trennung zwischen Eigentumsbeziehungen und Herrschaftsbeziehungen. Die sind also müssen nicht mehr in einer Hand vereinigt sein. Und in diesen veränderten Formen der Eigentumsverfassung des Gerichtssystems gibt es eben auch einen neuen Begriff von Proprietat, den Herr Violante angesprochen hat, wenn von Proprietat limitato die Rede ist. Auch dafür gibt es im Deutschen sprechen man da sehr schöne Belege. Das sogenannte Nutzeigentum hat im späten anderen quasi eigentumsartige Züge angenommen. Es gibt urkundlich belegte Fälle, dass geistliche und weltliche Herren ihren Pächtern das Nutzeigentum förmlich abkaufen mussten, um damit wieder im Grunde eigentlich die Verfügungsgewalt über ihr Grundeigentum im strengen Sinne zu bekommen. Das ist im Grunde durch den Grundeigentum als Proprietate, Proprietat Limitator oder auch was Herr Violante gesagt hat zum Thema Contrato. Vielfach hat man es mit Vertragsverhältnissen zu tun im Bereich der Bodenordnung, der Bodennutzung. Und davon abzutrennen und gerecht getrennt zu sehen, ist dann kommt eigentlich die Gerichtsverfassung. Aber wie gesagt, alles Konsequenzen, Folgen eines Ausdifferenzierungsprozesses, den zu untersuchen, machen, epochenübergreifend nachzuzeichnen, ich konnte eigentlich noch für eine spannende Sache halten. Dann bin ich am Ende. Vielen Dank, Herr Steiner, wir danken Ihnen.